Maya, die Realität ist eine Illusion, von Miguel Serrano. Gedruckt in Chile, der Satz von Carlos Videlas B. Erstausgabe 2005, vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010.